Die im Westen oft gehörte Annahme, dass die Seestreitmacht der Sowjetunion und ihrer Alliierten, der USA und ihrer Verbündeten überlegen sei, trifft nicht zu. In einer heute vorgelegten Studie des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts SIPRI wird festgestellt, dass die NATO und Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland zusammen weit mehr Kriegsschiffe besitzen als die Warschauer Paktstaaten und erstere Flotten sind zudem den östlichen in Modernität und Feuerkraft weit voraus. Die beiden SIPRI-Forscher Richard Fieldhouse und Shunyi Taoka geben an, dass die Amerikaner, die Westeuropäer und die genannten pazifischen Staaten insgesamt 658 größere Marinekampfeinheiten besitzen, während es im Osten nur 325 sind. Von einer sowjetischen Übermacht auf den Weltmeeren könne demnach nicht die Rede sein. Die Rote Flotte wurde zwar unter ihrem dynamischen Chef Admiral Gorschkin von 1976 bis 86 von 2,5 Millionen auf 3,4 Millionen Tonnen ausgebaut. Die US-Flotte hielt dieses Tempo aber fast mit und wuchs von 2,6 auf 3,5 Millionen Tonnen. Die Amerikaner sind unter anderem überlegen mit 86 Flugzeugträgern gegenüber nur 32 der Sowjets. Letztere können wegen nicht ausreichender Luftunterstützung keine Oberherrschaft auf See erlangen. Ihre beachtliche Anti-U-Boot-Waffe dient im Wesentlichen dem Schutz der eigenen Einheiten. Darüber hinaus plant die Sowjetunion die Verschrottung von 185 veralteten Schiffen und 240 U-Booten bis zum Jahre 2000. Und diese werden bei Weitem nicht alle ersetzt. Die USA peilen weiterhin das Ziel an, ihre Flotte auf insgesamt 600 Schiffe aufzustocken. Die Verfasser bezweifeln aber angesichts der Finanznöte, die auch die US-Kasse plagen, dass dieses erreicht wird. Noch größer ist der westliche Vorsprung bei den Atomwaffen auf See. Allein die USA besitzen hier fast 9.300 Sprengköpfe, die UdSSR nur knapp 6.400. Insgesamt machen gut 16.000 atomare Sprengköpfe die Weltmeere unsicher. Und das ist umso mehr beängstigend, als diese so gut wie überhaupt nicht in die gegenwärtigen Rüstungskontroll- und Abrüstungsvereinbarungen und Verhandlungen einbezogen sind. Nur bei den amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen über die Begrenzung strategischer Waffen ist ein Limit für weitreichende Marschflugkörper vorgesehen. Es besteht aber Uneinigkeit über das Kontrollverfahren und diese steht Fortschritten beim Abschluss des START-Vertrages im Wege. Dass die USA jetzt einseitig 1150 nicht strategische seegestützte Atomwaffen abschaffen wollen, bedeutet keinen Lichtblick, da sie sich ansonsten jeder Verhandlung über die Atomwaffen auf See widersetzten. Beide Flotten wollen ihre Flexibilität und die Freiheit der Meere nicht einschränken lassen. Die Aussichten auf maritime Rüstungskontrolle seien im Augenblick äußerst düster, schließen die SIPRI-Forscher ihre Studie ab. Privatwohnungen von Diplomaten systematisch überwacht und abgehört. Um dies zu bekräftigen, wurden die Journalisten in einem Bus zu den Wohnungen der Diplomaten gefahren. Die Wanzen und Überwachungsgeräte seien kürzlich, wie hier demonstriert, bei Renovierungsarbeiten gefunden worden. Zudem beschuldigten die Diplomaten die britische Abwehr, Geräte eingesetzt zu haben, die die Gesundheit der Bespitzelten gefährdet hätten. Präsident Gorbatschow sei vor kurzem über die Vorgänge informiert worden und sei sehr besorgt. Es ist zwar nicht so wie im Kalten Krieg, aber es ist ein eklatanter Verstoß gegen die Wiener Abkommen über diplomatische Arbeit. Mit den heutigen Vorwürfen sind die sowjetisch-britischen Beziehungen auf einen absoluten Tiefpunkt angelangt. Noch vor zwei Monaten wurde Michail Gorbatschow hier warm und herzlich empfangen. Heute herrscht zwischen Moskau und London eine neue Eiszeit. Mit Panzern und Maschinengewehren ist der friedliche Protest der chinesischen Studenten für mehr Freiheit und Demokratie zunächst niedergeschlagen worden. Nach Augenzeugenberichten ging Militär mit rücksichtsloser Gewalt gegen Bürger und Studenten vor, die seit 7 Wochen auf dem Platz des himmlischen Friedens demonstrierten. Mindestens 30 Menschen seien getötet und über 200 verletzt worden, als die Soldaten mit Panzern Demonstranten überrollten und in die Menge schossen. Vor dem Militäreinsatz war die Bevölkerung im chinesischen Fernsehen davor gewarnt worden, auf die Straßen zu gehen. Dennoch zogen weit über 1 Million Menschen ins Zentrum Pekings. Nach Korrespondentenberichten könnte nach dem blutigen Vorgehen der Armee der Machtkampf in der Kommunistischen Partei Chinas neu aufleben. Die gewaltsame Unterdrückung der Demokratiebewegung wurde offenbar von Ministerpräsident Li und Chinas altem starken Mann Deng angeordnet. Der Chef der Kommunistischen Partei, Zhao, der für die Studentenproteste Verständnis aufgebracht hatte, gilt als entmachtet. Teheran, der iranische Revolutionsführer Ayatollah Khomeini, liegt vermutlich im Sterben. Radio Teheran sprach von Komplikationen bei der medizinischen Behandlung Khomeinis, der am 23. Mai am Zwölffingerdarm operiert worden war. Die iranische Bevölkerung wurde gleichzeitig aufgefordert, für die Genesung des 83-Jährigen zu beten. Im Figaro, er wird in Paris herausgegeben, ist zu lesen: Nach dem Familienstreit die Versöhnung. Bonn ist erleichtert. Jeder kann zufrieden sein. Kohl ist der Kanzler der Abrüstung, aber auch der Champion der Verankerung im Westen. Genscher hat die Amerikaner dazu gebracht, die Modernisierung der Lance-Raketen hinauszuschieben und das Prinzip von Verhandlungen über nukleare Kurzstreckengeschosse zu akzeptieren. Sein Erfolg ist sicher nicht absolut, aber Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Bonner Regierungskoalition sind begraben. Von Gorbatschow hängt es nun ab, ob die Entscheidung über die Modernisierung der Lance 1992 notwendig oder überflüssig sein wird, ob die Verhandlungen über die Kurzstreckenraketen bald beginnen oder nicht, befindet der Figaro. Und das ebenfalls in Paris erscheinende Blatt Le Monde konstatiert: Ein durch den Erfolg des NATO-Gipfels sichtlich erleichterter Kanzler Kohl hat den amerikanischen Präsidenten empfangen. In Bonner Regierungskreisen wagt man sich in der Tat nicht vorzustellen, welche Wendung dieser Besuch ohne den erzielten Kompromiss vom Vorabend hätte nehmen können. Die Euphorie der wiedergewonnenen Eintracht hat sich während des Diners des Kanzlers zu Ehren des amerikanischen Gastes gezeigt. Präsident Bush hat den westdeutschen Bürgern das Geschenk gemacht, das er bei seinem Aufenthalt in Rom zuvor auch den Italienern gab. Die Abschaffung der Visumpflicht für westdeutsche Touristen, schreibt Le Monde. Die französische Zeitung Libération gibt zu bedenken: Nach einiger Verspätung hat George Bush jetzt seine Politik gegenüber der UdSSR und Osteuropa definiert. Mit Gorbatschow hat er hoch gepokert. Im Osten ist er zu einer Förderung der Veränderungen bereit, selbst auf die Gefahr hin, der Einmischung bezichtigt zu werden. Genau das tat gestern die polnische Regierung, indem sie die Aktivitäten der amerikanischen Diplomaten in Warschau als Einmischung in den Wahlprozess verurteilte. Man ist bereits über das Containment hinaus, um im Sprachgebrauch von Bush zu bleiben. Alle Ideen Kissingers, denen die neue US-Regierung eine Zeit lang zuzuneigen schien, scheinen endgültig vom Tisch zu sein. Das war die Ansicht der Libération. Die in Rom erscheinende Zeitung La Repubblica fragt sich, warum Bush mit seinen Vorschlägen plötzlich so große Eile hatte, und kommt zu dem Ergebnis: Die Eile kann hier erklärt werden, in diesem Deutschland, in dem Bush sprach, im vor kurzem entdeckten Einsatz Deutschlands für die Abrüstung der Atomwaffen sowie im aufkommenden Anti-Amerikanismus. Sie beinhalten die Gefahr, dass das große europäische Haus nach den Plänen des sowjetischen Architekten errichtet werde, der am 12. Juni nach Deutschland kommt. Bush, der den NATO-Kompromiss förderte und den Deutschen in der Kurzstreckenraketenfrage ein Bein stellte, wusste, dass er Gorbatschow zeitlich schlagen muss, wenn er ihm nicht das Monopol der Aufmerksamkeit, der Leidenschaften und insbesondere der Diskussionen über die Wiedervereinigung überlassen wollte. Um sich dieser Gefahr zu entziehen, hat er den Deutschen ein Attest der europäischen Vorherrschaft ausgestellt. Er hätte nicht deutlicher sein können. Bonn ist das Führungsland im europäischen Lager, ist der Bezugspunkt für die amerikanische Strategie, hebt La Repubblica hervor. Die gleichfalls in Rom herausgegebene Zeitung Il Manifesto ist der Meinung, dass auch nach dem NATO-Gipfel und der Bush-Visite in der Bundesrepublik Unbehagen zurückbleibt. Sie betont: Die NATO, so sagte ihr erster Sekretär Lord Ismay, war dazu bestimmt, die Russen und die Deutschen unten zu halten. Die Soldaten und Kampfplatz für die Bomben anderer stellen mussten. Da die Russen uns nicht mehr angreifen wollen, ist nicht klar, warum die Deutschen weiter unten gehalten werden sollten. Bush ahnt dies, aber seine Rede im Rheingoldsaal in Mainz liefert ein prähistorisches Rezept. Jetzt, da der Kommunismus in der Krise ist, können wir eine gemeinsame Grundlage für eine Allianz der Offensive finden. Ein Kreuzzug. Der US-Präsident bleibt Gefangener einer verarmten Dialektik. Einheit und Stärke sind der Katalysator für die Kontrolle der Waffen. Wir waren immer der Meinung, dass ein starker Westen der beste Weg zum Frieden sei. Sie hörten einen Auszug aus Il Manifesto. Die Berlinske Tidende, sie erscheint in Kopenhagen, konzentriert sich auf die von Bush in Mainz gehaltene Rede und stellt heraus, Bush unternahm mit ihr den zweiten Schritt zur Erneuerung der amerikanischen Ostpolitik in Europa. Das Ziel ist ein Europa, das völlig frei und selbstständig ist und in Frieden mit sich selbst lebt. Sein Vorschlag, die europäische Zusammenarbeit auf der KSZE-Konferenz zu erweitern und zu stärken, kann ein nützlicher Schritt sein. Sein Vorschlag, Berlin als neues Zentrum des Ost-West-Handels wieder zu eröffnen, ist ein ansprechender Gedanke. Jedoch ist die Berliner Mauer sicherlich die letzte Schranke, die beseitigt wird. Sein Angebot einer Ost-West-Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Umweltkatastrophen lässt sich viel leichter verwirklichen, weil eine praktische Zusammenarbeit schon eingeleitet worden ist. Vielleicht lassen sich die drei Vorschläge kombinieren, damit die KSZE-Institution sich auch der politischen, wirtschaftlichen und umweltpolitischen Zusammenarbeit annehmen kann, überlegt die Berlinske Tidende. Die in Madrid erscheinende Zeitung Ja unterstreicht, seit Kennedy hat kein amerikanischer Präsident von Deutschland aus eine so wichtige Botschaft an den Osten gerichtet wie Bush, als er daran erinnerte, dass man in einem gemeinsamen Haus in Europa nur leben kann, wenn ein freier Zugang zu allen seinen Wohnungen möglich sein wird. Das heißt, man muss den freien Zugang zum europäischen Haus all seinen Bewohnern erlauben. Die Botschaft von Kennedy war seinerzeit eine Warnung. Jene von Bush ist jetzt eine Einladung zur Eintracht. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Die 16 NATO-Staaten haben heute bei den Wiener Verhandlungen über den Abbau konventioneller Streitkräfte in Europa die jüngsten Abrüstungsvorschläge von US-Präsident Bush vorgelegt. Die von Bush am Montag beim Gipfel der westlichen Verteidigungsallianz in Brüssel präsentierten Initiativen sehen die Ausweitung der Verhandlungen auf Bodentruppen, Kampfflugzeuge sowie Hubschrauber der NATO und der Warschauer Paktstaaten vor. Seit Inkrafttreten des INF-Vertrages vor genau einem Jahr haben die Vereinigten Staaten und die UdSSR insgesamt 1269 atomare Mittelstreckenraketen verschrottet. Nach einer Auflistung des Pentagon in Washington waren es auf amerikanischer Seite 324 von 846 Systemen und auf sowjetischer 945 von 1846. Außerdem seien zusammen 340 Inspektionen jeweils vor Ort gemacht worden, um die Vernichtung der Raketenabschussvorrichtungen und Zubehörteile zu überprüfen. Als Folge der Absprachen von Warschau zwischen den Machthabern und der Solidarität schaffen diese Wahlen einen wirklich demokratischen Senat, während das Parlament automatisch und mehrheitlich im Machtbereich der Koalition der kommunistischen Regierung verbleibt. Das neue Parlament wird den Präsidenten der Republik wählen. Diese Wahlen sind völlig frei, soweit sie sich auf die Zusammensetzung des Senats beziehen, jedoch beschränkt im Hinblick auf die 461 Sitze im Kongress, bei denen infolge der bestehenden Abmachungen die gegenwärtige Regierungskoalition 65% der Mandate zugebilligt erhält. Skeptischer als die Madrider Zeitung IA beurteilt der französische Le Figaro den Urnengang. Die fast demokratischen Wahlen, die in Polen stattfinden, scheinen den ideologischen Sieg des Westens zu beweisen. Freiheit lässt sich nicht teilen. Schluss mit der alten Unterscheidung, die seit der Gründung der Sowjetrepublik gemacht wurde, zwischen dem Schein der Rechte der Bourgeoisie und der Evidenz der realen Rechte. In Warschau gibt die Macht zu, dass im Gegensatz zur marxistischen Legende das Bestehen einer Einheitspartei nicht zwangsläufig bedeutet, dass das Volk immer einmütig ist. Aber Achtung! In Moskau, Warschau und Budapest muss der Elan der Reformen dort enden, wo die exklusive Rolle der kommunistischen Partei oder zumindest ihr dominierender Einfluss anfängt. Die polnischen Wähler wissen, sie dürfen sich nicht entscheiden, das Lager zu wechseln, hebt Le Figaro aus Paris hervor. Von Wahlen im Tarnanzug schreibt der ebenfalls in der französischen Hauptstadt erscheinende Le Quotidien de Paris. Es war ein Schnitzer der polnischen Führung, unabhängige Kandidaturen zu fördern. Sicherlich hoffte sie auf diese Weise, die Stimmen der Opposition so aufzusplittern, dass der Anteil von Solidarność geschmälert würde. Aber das war ein falsches Kalkül. Es scheint, dass die wenigen Unabhängigen, die tatsächlich in den Umfragen auftauchen, ihre Stimmen den Kandidaten des Regimes abgenommen haben. Die meisten kommunistischen Kandidaten haben noch nicht einmal gewagt, auf den Plakaten ihre Parteizugehörigkeit anzugeben. Diese Angst sagt viel über die geistige Verfassung einer Partei aus, die nach 4 Jahrzehnten ungeteilter Macht nicht einmal den Mut hat, ihren Namen zu nennen. Es ist ganz und gar sonderbar, wie sich diese mächtige und selbstsichere kommunistische Partei aus dem Demokratiezwang heraus plötzlich in eine anonyme Gesellschaft verwandelt, bemerkt Le Quotidien de Paris. Nun zu den Folgen des Kongresses der Volksdeputierten in Moskau. Die britische Zeitung The Independent kommentiert: Niemand kann sagen, welche Auswirkungen der erstaunliche Ablauf des Kongresses auf die Millionen Fernsehzuschauer haben mag. Intellektuelle Dissidenten wurden von der Mehrheit nie bewundert. Aber Populisten wie Boris Jelzin haben mit ihrem Kreuzzug gegen Privilegien und Korruption eine gewaltige Gefolgschaft an sich gezogen. Wird der Abscheu vor den ökonomischen Bedingungen zivilen Ungehorsam produzieren und so zu einem neu dunklen Zeitalter des Kriegsrechts führen? Dies ist leicht vorstellbar. Aber obwohl viele der Reformen Gorbatschows umkehrbar sind, die Kenntnis der eigenen Geschichte, die er dem sowjetischen Volk zurückgibt, wird ihm unmöglich wieder genommen werden können. Das war ein Zitat aus dem Londoner Blatt The Independent. Die Neue Zürcher Zeitung sieht eine gestärkte NATO vor der Krise des Kommunismus und argumentiert, die heutigen Reformbewegungen im kommunistischen Bereich bergen Ansatzpunkte und bieten Chancen, um die Dinge in Osteuropa in Richtung Freiheit und Überwindung der Teilung des Kontinents voranzubringen. Aufgabe und Kunst der amerikanischen und der gemeinsamen atlantischen Ostpolitik liegen darin, den Dialog mit den kommunistischen Regimen, auch den Rüstungskontrolldialog, als Mittel des Wandels so zu führen, dass die Konfrontation auf der Grundlage und im Maß zunehmender Freiheit durch Kooperation ersetzt wird, ohne die eigene Freiheit von ausreichender Sicherheit zu entblößen. Die reichlich naive Annahme, dass der Kalte Krieg schon definitiv vorüber sei, verbietet sich jedoch angesichts der höchst gemischten und widersprüchlichen Realität im Osten vorderhand, ebenso wie die Illusion, die reformerischen Abschied von stalinistischen Modellen auch schon für den Abschied vom Kommunismus hält, stellt die Neue Zürcher Zeitung fest. Mit der in Moskau neu entfachten Diskussion über den Hitler-Stalin-Pakt befasst sich das französische Blatt Libération. Während die Historiker der Perestroika die Richtigstellung der Fakten in Bezug auf die Kollektivierung und die Massaker der 30er Jahre voranbrachten, wurde Stalin weiterhin eine fortschrittliche Rolle in der Außen- und Verteidigungspolitik des Landes zugeschrieben. Das ist nun nicht mehr der Fall. Als Gorbatschow Bundeskanzler Kohl um die Kopie geheimer Zusätze des Hitler-Stalin-Paktes von 1939 bat, verließ er die traditionelle Linie, die sich auf das Fehlen von Beweisen stützte. Die Feststellung, dass die Invasion in die baltischen Staaten und ihre anschließende Annexion das Ergebnis eines geheimen sowjetisch-deutschen Einverständnisses waren, wird keineswegs zur Wiederherstellung der drei Republiken führen. Das moralische Klima aber wird zweifellos erheblich gereinigt, konstatiert die Pariser Zeitung Libération. Abschließend noch ein Blick in die italienische Zeitung La Stampa, die sich mit der Aufforderung des US-Präsidenten an Bonn beschäftigt, gemeinsam mit Washington eine Führungsrolle im westlichen Bündnis zu übernehmen. Diese gemeinsame Führungsrolle hat Bush generell allen Europäern zusammen angeboten. Er hat sie aber besonders der Bundesrepublik vorgeschlagen und hat damit ihrem Stolz geschmeichelt, sie aber auch mit dem Rücken an die Wand gestellt. Bush hat sich nicht darauf beschränkt, die Bundesrepublik herauszufordern. Indem er Bonn eine gemeinsame Führungsrolle anbot, hat er alle Europäer, vor allem Paris und London, in die Ecke gestellt. Frankreich dachte, Deutschland fest im Griff zu haben, mit dem vagen Versprechen einer gemeinsamen Verteidigung und eines gemeinsamen Europas. Großbritannien dachte, die Bundesrepublik klein zu halten, dank seiner privilegierten Beziehungen zu Washington. Beide haben nicht bedacht, dass im Europa des Jahres 1993 Deutschland notwendigerweise eine erwachsene Nation sein wird. Schon am frühen Morgen standen die ersten Schaulustigen vor dem Wahlbüro der Solidarität in der Warschauer Innenstadt. Aufmerksam studierten sie die ersten Wahlergebnisse, die auf großen Tafeln notiert wurden. Und schon bald tauchte die Vermutung auf, die Solidarität habe einen großen Wahlsieg errungen. Inzwischen ist ein solcher Trend deutlich erkennbar, auch wenn aus vielen Wahlkreisen noch keine Zahlen vorliegen. Vor allem in den größeren Städten dürften Wawenstas Mitstreiter in der Regel mindestens 70% der Stimmen erhalten haben. Informationen fehlen besonders noch aus den meisten ländlichen Regionen und aus den Einheiten des polnischen Militärs. Einer derjenigen, die dem neuen Sejm angehören, dürfte Jacek Kuron sein, der seit 20 Jahren zu den führenden Köpfen der polnischen Opposition gehört. Kuron kandidierte im Warschauer Norden und er hat einen der aktivsten Wahlkämpfe geführt. Tausende kamen zu seinen Veranstaltungen, sein Plakat hängt an vielen Häuserwänden, Schaufenstern und Telefonzellen. Auch Richard Bugay, ein renommierter Wirtschaftswissenschaftler, und Zbigniew Janas, wiederholt Streikführer in den Traktorenwerken von Ursus, werden die Solidarität im neuen Parlament vertreten. Vieles deutet darauf hin, dass die offizielle Landesliste, auf der 35 Spitzenfunktionäre von Arbeiterpartei und Regierung kandidierten, in keinem einzigen Fall die erforderlichen 50% der abgegebenen Stimmen erhalten hat. Auf dieser Liste stehen so prominente Namen wie Mieczysław Rakowski, Czesław Kiszczak und Władysław Baka, allesamt Mitglieder des Politbüros der Vereinigten Arbeiterpartei. Da es für die Mitglieder der Landesliste keine Ersatzkandidaten gibt, besteht die Möglichkeit, dass die erste Kammer des künftigen Parlaments nicht die in der polnischen Verfassung vorgeschriebene Zahl von 460 Mitgliedern erhält. Eine rechtliche Anfechtung der Wahl wäre also denkbar. Und einzelne Reformgegner aus der Partei haben schon halblaut über eine solche Möglichkeit nachgedacht. In der Spitze der PVAP weiß man aber auch, dass eine derartige Klage für erhebliche Unruhe in der Gesellschaft sorgen würde. Schon im Wahlkampf war die PVAP politisch gesehen mehr und mehr ins Hintertreffen geraten. Die Solidarität erwies sich eindeutig als mobilere Kraft. In der Parteizeitung Tribuna Ludo heißt es heute salbungsvoll, ich zitiere, irgendjemand hat einmal gesagt, Demokratie koste viel. Das ist wahr. Unabhängig davon, wie die Wahlergebnisse auch sein werden, sind wir bereit, diesen Preis zu zahlen. Es geht um Polen. Ende des Zitats. Niedriger als erwartet dürfte die Wahlbeteiligung sein. Von 62,11% ist bislang die Rede. Vertreter der Regierung und auch der Opposition hatten in den letzten Tagen teilweise mit 80% gerechnet. Während in Warschau und anderen großen Städten Polens schon gestern Vormittag in vielen Wahllokalen großes Gedränge herrschte, scheint die Wahlbeteiligung auf dem Land viel geringer gewesen zu sein. Die Wahlzeitung der Solidarität Gazeta Wyborcza schreibt heute, die Wahlen zeigten die wirkliche Meinung der Bevölkerung. Schon allein deshalb habe es sich gelohnt, zu wählen. Die Solidarität habe bewiesen, dass sie eine große gesellschaftliche Kraft sei. Nationaler Trauertag in der Sowjetunion. Der Kongress der Volksdeputierten setzte seine Arbeit für einen Tag aus. Der Grund? Das schwere Explosionsunglück im Ural, bei dem nach einer ersten Bilanz mehrere hundert Menschen ums Leben kamen. In der Nacht zum Sonntag war eine Flüssiggaspipeline, die parallel zur Eisenbahnlinie verläuft, explodiert. Die gewaltige Detonation zerstörte zwei Personenzüge, die gerade vorbeifuhren. Hunderte von Hektar Wald gingen in Flammen auf. Staatspräsident Gorbatschow machte menschliches Versagen für das Unglück verantwortlich. Trotzdem, so Hans-Peter Riese, soll eine Regierungskommission die Ursache des Unglücks ermitteln. Heute Vormittag informierte der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow die Deputierten des Volkskongresses über das schwere Eisenbahnunglück. Wie Sie wissen, kam es auf dem Territorium der Baschkirischen Republik an der Grenze zum Gebiet Tscheljabinsk in der Nacht vom 3. zum 4. Juni zu einem großen Unglück infolge des Bruchs der Flüssiggasrohrleitung in der Nähe der Eisenbahnlinie Tscheljabinsk-Ufa. Die Katastrophe hat viele Menschenleben gefordert. Nach vorläufigen Angaben sind es einige hundert Menschen. Unter ihnen war eine Gruppe Kinder, die die in den Süden zur Erholung fuhren. Ich schlage unserem Kongress vor, das Andenken der Opfer mit einer Schweigeminute zu ehren. Im Namen unseres Kongresses möchte ich den Familien der in der Katastrophe Umgekommenen, ihren Verwandten und Freunden unser tief empfundenes Beileid aussprechen. Der Kongress setzte danach für heute seine Arbeit aus. Die Delegierten spenden einen Tagessatz ihrer Diäten für die Opfer der Katastrophe. Aus den verschiedenen Meldungen ergibt sich heute Mittag folgendes Bild. Neben der Eisenbahnlinie Kuibyschew-Novosibirsk verläuft eine 1860 Kilometer lange Pipeline einer Chemiefabrik in Kuibyschew, in der unter Druck ein Propan-Butan-Gasgemisch transportiert wird. 15 Kilometer von der Stadt Ascha entfernt fuhren in einer menschenleeren Gegend nachts um 2 Uhr zwei Personenzüge von und nach Novosibirsk aneinander vorbei. Ihr Zusammentreffen an diesem Punkt ist offenbar auf eine Verspätung zurückzuführen. Bereits um Mitternacht war in einem Umkreis von 4 bis 8 Kilometern intensiver Gasgeruch bemerkt worden. Offenbar hatte die Pipeline ein Leck. In den Pumpstationen scheint infolge des Druckabfalls die Leitung aber nicht geschlossen worden zu sein, sondern der Druck wurde unverständlicherweise erhöht. Das ausströmende Gas, so teilt Gorbatschow heute mit, habe sich in einer Bodensenke gesammelt und muss dann in hoher Konzentration explodiert sein. Wodurch die Explosion ausgelöst wurde, ist bisher nicht bekannt. In einem kilometerweiten Umkreis wurde der Wald vollkommen vernichtet. Die Gleise der Eisenbahn schmolzen praktisch in der Hitze. In den beiden Zügen haben sich ca. 1200 Menschen befunden, darunter Kindergruppen auf dem Weg in die Ferien im Süden. Die meisten Passagiere haben zum Zeitpunkt des Unglücks offenbar geschlafen. Die Explosion war so stark, dass noch in entfernten Ortschaften alle Scheiben geborsten sind. Die Hilfsmaßnahmen liefen offenbar aus den näher gelegenen Ortschaften und aus Tscherjabinsk sofort an. Am Sonntag, als Gorbatschow zusammen mit Ministerpräsident Rischkow den Unglücksort besuchte, sind erst 580 Menschen lebend geborgen worden. Viele sind allerdings inzwischen ihren schweren Brandverletzungen erlegen. Das Fernsehen zeigte gestern Abend grauenhafte Bilder und intensive Rettungsarbeiten. In der gesamten Sowjetunion herrscht heute Staatstrauer. In Stockholm hat heute der Prozess gegen den als Palme-Attentäter angeklagten Schweden Patterson begonnen. Im Zuge der stalinistischen Deportationen wurde auch das kleine Kaukasusvolk der Mescheten aus seiner georgischen Heimat vertrieben. Die Mescheten sind islamisierte, turksprachige Kaukasier, die im Grenzgebiet zur Türkei lebten. Am 14. November 1944 wurde der Deportationsbefehl erlassen. Sie hatten 2 Stunden Zeit, um sich mit der notdürftigsten Habe an Sammelplätzen einzufinden. Je 7 Familien wurden auf einem Lastwagen zusammengepfercht. Der Transport der Mescheten nach Zentralasien dauerte 2 Monate. Zahlreiche Menschen kamen dabei ums Leben. 110.000 Mescheten überlebten die Deportation. Wie üblich waren sie beschuldigt worden, im Krieg mit dem Feind kollaboriert zu haben. Zur Zeit der Deportation dienten jedoch 40.000 Mescheten als loyale Soldaten in der sowjetischen Armee. Nach dem 20. Parteitag, auf dem Chruschtschow die Entstalinisierung einleitete, wurden die Mescheten zwar rehabilitiert. Doch ähnlich wie bei den Sowjetdeutschen wurde dieser Beschluss nicht veröffentlicht. Die sowjetische Gewerkschaftszeitung Trud hatte bereits im vergangenen Herbst auf das Schicksal der Mescheten aufmerksam gemacht. Dieser Darstellung zufolge wollen viele wieder in ihre alte Heimat im Kaukasus zurückkehren. Sie klagen jedoch über eine ablehnende Haltung der Georgier. Ähnlich wie die Krimtataren betreiben die Mescheten seit mehr als 30 Jahren eine organisierte Kampagne für ihre Rechte. Tausende von Delegierten waren zu sogenannten Volksversammlungen zusammengekommen und hatten an Moskau Appelle gerichtet. Das Organisationskomitee der Mescheten rief sogar 1970 die Türkei auf, eine Auswanderung der Mescheten in die Türkei zu unterstützen. Ein früherer Führer der Nationalbewegung war Anfang der 70er Jahre in der Sowjetunion verurteilt worden.